34. Abschnitt. Der geschichtliche Jesus. Nach den vorhergehenden Tatsachen ist es zweifellos, dass die Sagen der Edda über Baldur und die sogenannten messianischen Weissagungen der Bibel auf den Sohn eines germanischen Asen denselben geschichtlichen Hintergrund haben und auf dieselbe Person, offenbar eine geschichtlich höchst bedeutungsvolle Persönlichkeit, auf einen germanischen König oder Königssohn sich beziehen, nicht nur des übereinstimmenden Inhalts halber, sondern auch wegen des Umstandes, dass die sogenannten prophetischen Bücher von den jüdischen Bibel- und Geschichtsfälschern in der Hauptsache uralten atlantisch-germanischen heiligen Büchern und Urkunden entnommen und für ihre Zwecke umgearbeitet wurden. Einwandfreie geschichtliche Belege für das Leben eines Jesus in Palästina vor 1900 Jahren lassen sich überhaupt nicht erbringen. Eine Anzahl wohlunterrichteter Theologen und Historiker verneinen überhaupt das Dasein und verweisen die ganze Jesusgeschichte in das Gebiet der Sage und Fabel. Professor Drews mit dem Buch Christusmythe bezeichnet die ganze Geschichte Jesu aufgrund eingehender Untersuchungen als einen Mythos, als eine Sage. Andrei Nemojewski, nach gründlichen Darlegungen in einem zweibändigen gelehrten Werke Gott, Jesus und so weiter, München 1910 bei Huber, als einen Astralmythos, als eine Sternensage. Bei all den gelehrten Untersuchungen scheinen etliche Punkte vielleicht noch nicht oder nicht genügend gewürdigt zu sein. Wie in den vorhergehenden Abschnitten dargelegt wurde, finden sich die wichtigsten Teile des katholischen Ritus und ein grundlegender Teil ihrer Lehren bereits Jahrtausende vor Christus in der atlantischen Weltreligion und vor unserer Zeitrechnung bei mittelamerikanischen Indianern und in verschiedenen vorderasiatischen Kulten. Die ersten Sendboten der christlichen Kirche in Tibet erkannten in dem tibetanischen Heidentum zu ihrem größten Erstaunen Zug um Zug ihren eigenen römischen Kultus wieder. Der Großlama, das ist der tibetanische Papst, opfert Brot und Wein in kleinen Mengen, isst und trinkt und verteilt Abendmahl. Er trägt die Tiara, die dreistufige Papstkrone, wie der Papst in Rom. Selbst Krummstab, Glocke und Schlüssel fehlen nicht. Siehe Sven Hedin, Band 3, Seite 281 und folgende. Hierzu kommen Klöster und Altäre, Mönche und Nonnen, Zölibat, Weihrauch und Weihwasser, Reliquien aller Art, Beichte, Sündenvergebung, Rosenkranz, wie im katholischen Kultus. Sven Hedin, der Tibet selbst besuchte, sieht aus diesen Tatsachen eine Katastrophe für die Kirche kommen. Die Taufe, und zwar die Wasser- und Feuertaufe, war schon lange vor Christus im ägyptischen Kultus üblich, wie uns altägyptische Abbildungen zur Genüge beweisen. Bei der Aufnahme in die Mithras-Gemeinden musste sich der Eintretende gewissen Zeremonien unterziehen, welche man Sakramente nannte. Zunächst wurde er unter Anzündung von Lichtern getauft, das heißt ins Wasser getaucht, und bekam auf die Stirn ein heiliges Zeichen, nach den zuverlässigen Berichten des Kirchenvaters Tertullian ein Kreuz tätowiert, das sich auf christlichen Sarkophagen und Bildnissen der ersten Jahrhunderte und auf einer Bischofsmütze des 8. Jahrhunderts gezeichnet findet. Das sich bekreuzigen ist eine uralte arisch-germanische Sitte. Paulus selbst trug an seinem Leibe ein Kreuz und rühmte sich dessen. Das Kreuz, als goldenes, silbernes oder beinernes Amulett am Halse getragen oder auf Stirne, Hals oder Brust tätowiert oder in die Kleider eingewebt, galt bei den Mithras-, Attis- und Adonis-Gemeinden als Erkennungs- und Bundeszeichen. Einen ähnlichen Brauch finden wir in der Gegenwart. Dass Paulus das Kreuz am Leibe trug, darf nicht auffallen, da gerade seine Geburtsstadt Tarsus in Kleinasien ein Hauptsitz des Adonis-, Attis- und Mithras-Kultes war. Nach der Taufe fand ein sakramentales Mahl statt, wobei der Priester das ungesäuerte, mit dem Kreuzzeichen versehene Brot und dem Kelch durch heilige Formeln segnete. Man feierte diese Kommunion zum Andenken an des Sonnengottes letztes Abendmahl vor seiner Himmelfahrt. Siehe Nemojewski. Wie kann da ein Jesus in Palästina vor etwa 1900 Jahren die Sakramente Taufe und Abendmahl eingesetzt haben, wenn sie schon längst vor ihm Sitte waren? Wie kann er Stifter der christlichen Kirche sein, wenn diese in der Hauptsache schon vor ihm da war? Da erscheint doch die christliche Kirche als nichts anderes als eine Fortsetzung der vorderasiatischen Kulte des Attis, Adonis, Mithras und des Osiris. Die Lehre Jesus ist dabei nichts anderes als leuchtende, einheimische, schöne Stickerei auf fremden Rätselstoffe. Siehe Beta, Erde und unsere Ahnen, Seite 188. Dies bestätigt kein geringerer als der heilige Augustinus mit den Worten: Das, was jetzt die christliche Religion genannt wird, bestand schon bei den Alten und fehlte nie von Anfang des menschlichen Geschlechts, bis dass Christus ins Fleisch kam. Gemeint ist wohl eine Inkarnation eines Menschen, der schon früher gelebt hat. Seitdem fing man an, die wahre Religion, welche schon existierte, die christliche zu nennen. Siehe Nemojewski. Nach dem klaren Zeugnis des heiligen Augustin war also die christliche Kirche schon vor dem biblischen Jesus da, nur der Name war anders geworden. Dafür, dass Lebensgeschichte und die Lehre Jesu sich schon lange vor 1900 Jahren vorfinden, seien noch etliche Belege angeführt. Die Muttergottesgeschichten, Verkündigung der Geburt des Sohnes, ihre Empfängnis, Geburt ihres Kindes und Huldigung desselben, Flucht der Mutter Gottes auf einer Eselin, befindet sich nach Nemojewski schon längst vorher in ägyptischen, indischen und vorderasiatischen Religionssagen. Ein guter Kenner der indogermanischen Mythologie, Paul Koch, in seinem Buch »Die arischen Grundlagen der Bibel«, Berlin 1914 bei Jonke, kommt nach eingehenden Untersuchungen zu dem Ergebnis auf Seite 158, der Lebenslauf Jesu stimmt mit dem aller übrigen Sonnengötter auffallend überein, nur mit dem Unterschied, dass er jüdische Einschläge aufweist und dann noch mit den mythischen Erzählungen des Alten Testamentes und seiner Prophetie, also durch jüdische Fälschungen, in Einklang gebracht worden ist. Die Wunder Jesu unterscheiden sich in nichts von den Taten der anderen Sonnengötter und lassen sich als uralte Sage nachweisen, siehe Seite 167. Die ausführlichen Beweise wolle man bei Koch ab Seite 158 selbst nachschauen. Gemeinsam ist auch den vorchristlichen Kulten die Verehrung einer Himmelskönigin oder Gottesmutter, die ähnlich abgebildet wird wie die Gottesmutter Maria.